Content Creators and Gamer! Streamer! Und RP Rufus hier, Musikgamer! Geilen Bass im Livestream! Musikmacher macht es! Gamer brauchen geile Musos! Mocke! Mach den Stream lauter! Das ist werbefrei für Drama! Weiß für alle! Gamer Boy! Gamer Boys! Gamer Girls! Sag mal, du musst lauter machen. Player Streams. Immer Werbemüll frei, dank eigener Server, geil. YouTube? Nein, Twitch? Auf keinen Fall, so viel Spam, Spot, Dreck. Will keiner? Mucke live ohne Unterbrechung. Anka, Content Creator, trennt euch von YouTube und Twitch Schrott. Content Creator. Content Creator, trennt euch von YouTube und Twitch. Schrott, geht zu Ungast. Und Nalt. Hier nix Werbung.